schmale Brücke. Die Ufer sind Vernunft und Trieb. Ich steig dir nach, das Sonnenlicht den Geist verwirrt. Ein blindes Kind, das vor